beugt euch und bleibt gebeugt, Volk ohne Scham, bevor ihr wie Spreu werdet, die dahin fährt, bevor die Glut des Zornes Jahwes über euch hereinbricht, bevor der Tag des Zornes Jahwes über euch hereinbricht. Sucht Jahwe, alle ihr Demütigen im Lande, die sein Recht üben. Befleißigt euch der Gerechtigkeit, befleißigt euch der Demut, vielleicht werdet ihr am Tage des Zornes Jahwes geborgen. Denn Gaza wird zur Einöde werden und Askalon zur Wüste. Asdod, am hellen Mittage wird man es austreiben und Ekron wird von Grund aus zerstört werden. Wehe euch, die ihr den Landstrich am Meere bewohnt, ihr vom Kretervolke. Wider euch ist Jahwes Wort gerichtet, Kanaan, Land der Philister. Ja, ich werde dich vernichten, entvölkern. Und es soll Kreta zu Auen für Hirten werden und zu Hürden für Schafe. Dann wird der Landstrich am Meere dem Überreste des Hauses Juda zufallen, sie werden darauf weiden, in den Häusern Askalons werden sie sich am Abende lagern. Denn Jahwe, ihr Gott, wird sie heimsuchen und ihr Geschick wenden. Ich habe die Beschimpfung Moabs gehört und die Lästerung der Ammoniter, womit sie mein Volk beschimpften und Großtaten wider sein Gebiet. Darum, so wahr ich lebe, ist der Spruch Jahwes der Heerscharen, des Gottes Israels, es soll Moab wie Sodom ergehen und den Ammonitern wie Gomorra, ein Besitztum der Nesseln sollen sie werden und eine Salzgrube und eine Einöde für immer. Der Überrest meines Volkes soll sie ausplündern, und was übrig geblieben von meiner Nation, soll sie beerben. Solches widerfährt ihnen für ihren Stolz, dass sie gehöhnt und groß getan haben wider das Volk Jahwes der Heerscharen. Jahwe wird sich furchtbar an ihnen erweisen, denn er lässt dahinsiechen alle Götter der Erde, dass ihn anbeten, ein jeder von seinem Ort aus, alle Inseln der Heiden. Auch ihr, Kuschiten, werdet von meinem Schwert erschlagen. Und er wird seine Hand nach Norden hin ausstrecken und Assur verderben. Und er wird Nineve zur Einöde machen, ausgedörrt der Wüste gleich, dass mitten darin Herden lagern, allerlei Getier des Feldes, Pelikan und Rohrdommel werden auf seinen Säulenknäufen nächtigen. Horch! Da sind's im Fensterloch. Trümmerhaufen auf der Schwelle, denn ihr Zedernwerk hat man bloßgelegt. Ist das die fröhliche Stadt, die so sicher thronte, die in ihrem Sinne dachte, ich bin's und niemand sonst? Wie ist sie doch ein Gegenstand des Entsetzens geworden, eine Lagerstätte für das Wild, wer irgend an ihr vorüberzieht, zischt, schwingt höhnisch seine Hand.